S2 Kultur. 10 Jahre sind vergangen, seitdem der Ostberliner Schriftsteller Christoph Hein erstmals beim westlichen Lesepublikum für Aufsehen sorgte. Damals war in der Bundesrepublik seine Novelle Drachenblut erschienen, deren DDR-Ausgabe im Vorjahr unter dem Titel Der fremde Freund herausgekommen war und den westlichen Lesern bereits als Kultbuch der neueren DDR-Literatur angepriesen wurde. Ein Buch, das politisch nicht spektakulär schien, keine Dechiffrierkünstler auf die Fährte verschlüsselter Botschaften lockte, sondern das eine schlichte Alltagsgeschichte beschrieb. Eine Beziehungsgeschichte zwischen Ostberliner Hochhausbewohnern, von der Ich-Erzählerin mit einer Kälte beschrieben, die keinen Leser kalt ließ und erst recht zu Deutungen herausforderte. Keineswegs nur DDR-spezifische Szenen aus einem Leben, in dem große Fragen ebenso unwillkommen sind wie große Gefühle. Und die Fragen, die hier aufgeworfen werden, betreffen nicht nur die Erbschaft der DDR. Drachenblut oder Der fremde Freund von Christoph Hein. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Musik Peter Zwetkow. Noch am Morgen der Beerdigung war ich unschlüssig, ob ich hingehen sollte. Ich hatte einen freien Nachmittag. Und Henry erwartete sicher nicht, dass ich ihm das letzte Geleit gebe. Je näher ich dem Friedhof kam, desto beklommener wurde mir. Bei meiner Abneigung gegenüber Beerdigungen wäre es sehr komisch, an der Totenfeier für eine wildfremde Leiche teilzunehmen. Der Pfarrer sprach über Henry. Es waren wohlklingende, ausgesuchte, freundliche Worte. Für einen Moment kam mir der alberne Einfall, er lese Henrys Personalbogen vor, weil er die Absicht habe, ihn einzustellen. Mir fiel auf, dass ich den ganzen Tag über nicht an Henry gedacht hatte. Trotzdem konnte ich auch jetzt nur an das eine denken, dass ich mich seiner erinnern sollte. Ich weiß nicht, wann Henry einzog. Die Mieter in diesem Hochhaus wechseln sehr häufig. Ist Ihnen der aus dem Appartement 7 nicht aufgefallen, Kindchen? Ein merkwürdiger Mensch. Hier wohnen nur Alleinstehende, unverheiratet wie ich und alte Leute. Alles Verdächtige dem Mieterkomitee melden, Kindchen. Ungewöhnliche Besucher, häufige Feierlichkeiten, jede Unregelmäßigkeit. Die Polizei hat ihre Erfahrung. Man wohnt hier nur auf Abruf. Zwischenstation. Es lohnt nicht, Bekanntschaften zu machen, was ich ohnehin nicht schätze. Sehen Sie, das ist er. Die alte Frau drängte sich dicht neben mich, was mir unangenehm war. Ich schob meine Tasche zwischen uns. Der Mann mit dem Filzhut betrachtete gelangweilt die elektrische Anzeige der Stockwerke. Eine schweigende Fahrt in die Tiefe. Am Abend erschien Henry bei mir. Können Sie mir helfen? Er stand mit einem qualmenden, stinkenden Topf vor der Tür. Das hier ist ungenießbar und ich habe noch nichts gegessen. Es ist spät, ich bin schon im Bett. Ich will nur etwas essen und dann gehe ich wieder. Er ging an mir vorbei ins Zimmer, setzte sich in einen Sessel und sah die Fotos an, die an den Wänden hingen. Haben Sie die selber gemacht? Auch selber entwickelt? In seiner Gegenwart war mir wohl. In diesem Haus haben alle Leute ihre Wohnung auf gleiche Art eingerichtet. Nur eine einzige Variante ist möglich und auch die ergibt sich zwangsläufig, wenn jemand Bücher besitzt. Dann muss das Regal neben der Tür aufgestellt werden und das Bett folglich am Fenster. Ich hörte seiner Stimme zu und mir war angenehm schläfrig. Ich kroch wieder ins Bett. Und wenn ich dann sehe, dass in den Regalen an dem notwendigerweise gleichen Platz auch noch die gleichen Bücher zu finden sind, habe ich Lust, meine Kugel durch den Kopf zu schießen. Sie haben gegessen und nun gehen Sie. Ich brauche meinen Schlaf. Er reagierte nicht, rauchte und starrte aus dem Fenster. Stehen Sie gerne auf dem Balkon. Ich vertrage es nicht. Haben Sie Höhenangst? Nein. Ich fürchte ganz einfach, davon zu fliegen, herunterzustürzen. Er belustigte mich. Bist du noch müde? Ich wusste nicht, was ich von ihm halten sollte. Er drückte seine Zigarette aus und kam zu mir ins Bett. Ich war zu verwundert, um etwas zu sagen. In den drei folgenden Tagen hatte ich Nachtbereitschaft, sodass ich 32 Stunden nicht aus den Sachen kam. Erst am Freitag sah ich Henry wieder. Ja. Ich habe auf dich gewartet. Wir verabredeten uns für den Abend. Wir wollten irgendwo essen. Du fährst gut, aber sehr schnell. Hast du Angst? Nein. Den Trouble mit der Polizei bekommst du, nicht ich. Wir fuhren zu einer kleinen Kneipe, deren Besitzer Henry mit Handschlag begrüßte und ihm erzählte, dass sein Wagen nicht in Ordnung sei. Henry versprach, sich das Auto in den nächsten Tagen anzusehen. Hast du beruflich mit Autos zu tun? Sie sind für mich nur ein Spaß. Ein Hobby gewissermaßen. Ich bin Architekt und baue immerfort kleine, genormte, unnütze Atomkraftwerke, bei denen der Fluss einmal rechts, einmal links vorbeifließt. Das ist das Aufregendste an dem Beruf. Der Rest alltägliche Routine. Mich störte Henrys ironische Gelassenheit und ich versuchte ihn zu kränken. Ich wollte ihn aus irgendeinem Grund wütend machen. Es gelang mir nicht. Henry lächelte nur. Hast du Angst? Ich halte es nicht für besonders originell oder beeindruckend, angetrunken Auto zu fahren. Das Auto bedeutet dir viel, ja? Mhm. Wenn ich fahre, spüre ich, dass ich lebe. Große Worte. Ja. Und sonst? Gibt es sonst nichts? Nicht so intensiv. Das ist eine Leidenschaft, die ich nicht begreifen kann. Ich auch nicht. Hast du keine Angst vor Unfällen? Es gibt Ärzte. Ja. Es gibt aber auch tödliche Unfälle. Ich fürchte mich nicht davor zu sterben. Schlimmer ist es für mich, nicht zu leben. Nicht wirklich zu leben. Zu Hause küsste er mich. Und ich sagte, dass er mir sehr fremd sei. Warum sagst du das? Ich konnte es nicht begründen, weil ich es selbst nicht verstand. Ich hatte kein Bedürfnis, mich nochmals einem Menschen völlig zu offenbaren, mich einem anderen auszuliefern. Mir gefiel es, die andere Haut zu streicheln, ohne den Wunsch zu haben, in sie hineinzukriechen. Unsere Distanz gab unserem Verhältnis eine spröde und mir angenehme Vertraulichkeit. Schach. Übers Wochenende fahre ich aufs Land. Ich muss einen Besuch machen. Ich komme mit. Unmöglich. Die Besuche bei meinen Eltern machen mich immer nervös. Es sind Höflichkeitsbesuche bei Leuten, mit denen mich nichts verbindet. Ich bin sicher, dass auch sie nichts mehr mit mir zu tun haben, aber das lässt sich nicht eingestehen. Du musst unbedingt noch bei Tante Gerda vorbeigehen, Kind. Sie hängt so an dir. Um 11 legte ich mich in meinen altes Bett. Vater blieb vor dem Fernsehapparat sitzen. Wir müssen miteinander reden, Kind. Es gibt so viel Unausgesprochenes zwischen uns. Was meinst du damit? Ich verstehe nicht. Warum bist du so kalt zu mir? So lieblos? Die Frau, die neben mir auf dem Bett saß, tat mir leid. Aber weiter konnte ich kein Gefühl für sie aufbringen. Dann sprach sie über Vater, dem es gar nicht gut gehen würde. Und dabei streichelte sie meine Hand. Ich hab's jetzt sehr schwer mit ihm. Man hat ihn aus dem Betrieb rausgegrault, als er das Rentenalter erreichte, obwohl er weiterarbeiten wollte. Es gab da irgendeine Affäre mit einem Lehrling, den er geohrfeigt hatte. Er sitzt nur noch zu Hause. Es erschien mir seltsam, sie irgendwie trösten zu sollen. Sie musste es ja ohnehin allein durchstehen. Und wenn ich sie streichelte, würde sie nur wieder anfangen zu weinen. Neulich habe ich China getroffen. Er hat sich eingehend nach dir erkundigt. Er kommt nicht von dir los, Mädel. Bitte, Mutter, es ist zwecklos. Sei nicht so nachtragend. Wiener ist ein sehr feiner Kerl und bedauert seine früheren Dummheiten. Ach, ich habe mich nicht wegen seiner Weibergeschichten von ihm scheiden lassen, Mutter. Die ganze Sache war einfach ein Irrtum. Hast du nicht manchmal Angst vor später? Vor dem Altwerden? Darüber mache ich mir keine Gedanken. Hast du einen Freund? Nein. Kommst du damit zurecht, so? So allein zu leben als Frau? Gut. Natürlich schlafe ich manchmal mit einem Mann, wenn du das wissen willst. Ich merkte, dass Mutter nachdachte. Sie sah mich an und sagte mit einer seltsamen Stimme, dass ich es vielleicht richtig machen würde. Richtiger als sie und die anderen. Aber sie sei jetzt schon so lange verheiratet und außerdem sei ich eine andere Generation. Schön, sich einmal richtig auszusprechen. Findest du nicht auch? Ich verstand nicht, was sie damit meinte. Sagte aber, ich fände es auch. Beim Frühstück fragte Mutter, ob ich noch immer so viel rauche. Und Vater erkundigte sich, ob ich die Entwicklung in Surinam verfolgt habe. Ach, ich weiß nicht mal, wo dieses Land liegt. Er wurde wütend und sagte, er sei von mir enttäuscht. Er habe seine Kinder politisch erzogen und ich sei ein studierter Schwachkopf. Ich habe genug Probleme, die mir mehr auf den Nägeln brennen als deine Weltpolitik. Als wir uns verabschiedeten, schob mir Vater einen 50-Mark-Schein in die Tasche, den ich ihm zurückgab. Ich verdiene genug. Kauf lieber Mutter was davon. Ich wusste, dass er sich auf diese Art bei mir entschuldigen wollte. Hielt das aber für unnötig. Er interessierte sich für Politik und ich nicht. Oder sehr wenig. Das ist eben so. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. In der Mark hielt ich an und fotografierte die Ruine einer zweistöckigen Sägefabrik. Ein paar Spaziergänger beobachteten mich dabei. Ich sah, dass ich einer meine Autonummer notierte und musste lachen. Ich fragte mich, was er damit anfangen werde. Henrys Postkasten lagen unberührte Briefe. Dennoch war ich enttäuscht, ihn nicht anzutreffen. Der hat sich schon die ganze Woche nicht mehr blicken lassen, Frau Doktor. Ich wunderte mich über mich selbst, dass ich von Henry erwartete, sich abzumelden. Am Donnerstag verkündete mir Carla, meine Sprechstundenhilfe, dass sie keine Ophesis-Tonpillen mehr nehme und fragte mich, ob ich ihr eine Kupferspirale besorgen könne. Ein neueres Kontrazeptivum, über das man in letzter Zeit viel sprach, ein westlicher Import. Fragen Sie den Alten, der hat die besseren Verbindungen. Sie verließ wortlos mein Sprechzimmer. Carla verspätet sich jeden Tag ein kleines bisschen und immer mit dem Hinweis auf ihre Kinder. Vermutlich erwähnt sie ihre Kinder in der Annahme, bei mir ein schlechtes Gewissen zu wecken. Sie ist dieser Typ Frau, der unbeirrt an der Mutterrolle festhält. Das kuhäugige, warme Glück, das lassen wir uns nicht nehmen. Da weiß man doch, wozu man lebt. Frau Dr. Henschel, bitte. Carla weiß auch genau, warum meine Ehe geschieden wurde. Sie ist überzeugt, dass mein Mann mich verließ, weil ich ihm keine dicken Kinder in die Welt setzte. Oder weil ich keinen dicken Busen habe. Oder weil ich mich nicht schminke. Ja. Mhm. Das wäre sehr freundlich. Als wir die Klinik verließen, erzählte ich Carla von dem Telefonat mit einer Studienfreundin im Regierungskrankenhaus. Sie konnte mir nichts versprechen, sagte aber, dass sie sich in den nächsten Tagen melden würde. Carla bedankte sich, war aber weder überschwänglich noch sehr erstaunt. Vermutlich wusste sie, warum ich es tat. Ich bin auf sie angewiesen. Dennoch verabschiedete sie sich beinahe herzlich. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass sie mir die Hand geben wollte. Eine grässliche Vorstellung, sie würde mir von nun an jeden Tag die Hand geben. Einmal am Morgen und einmal am Nachmittag. Ist das Sensibilität oder Hysterie? Eine Berührungsangst, Idiosynkrasie. Und woher das Bedürfnis, es zu benennen? Ist doch so einfach. Ich habe nicht den Wunsch, sie zu berühren. Früher war es mir unangenehm, mich bei lauten Selbstgesprächen zu ertappen. Inzwischen stört es mich nicht mehr. Es erleichtert irgendwie. Die Radiomusik spielt und eine menschliche Stimme ist zu hören. Das macht er schon, dass es meine eigene ist. Wozu das Vokabular der Psychiatrie bemühen? Ein Resultat des wissenschaftlichen Zeitalters. Leben als klinischer Befund. Ich fragte ihn, wo er gewesen sei. Ich will mit dir schlafen. Wir liebten uns den ganzen Vormittag. Er sei eine Woche in Ungarn gewesen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du verreist? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Ich war beunruhigt. Lass das! Wir sind nicht verheiratet. Ich sagte ihm, dass ich ihn sehr gern habe. Pass auf, dass du dich nicht in mich verliebst. Ich bin dafür ungeeignet. Wir küssten uns und er zog mich wieder ins Bett. Am frühen Nachmittag fuhren wir aus der Stadt raus. Es ging alles sehr schnell. Als ich aufsah, verdeckte das Hinterrad eines Traktors für einen Moment das rechte Türfenster. Ich stieß mit dem Kopf gegen das Dach und klammerte mich an Henry. Ich sah nach dem Traktor, der jetzt quer auf der Fahrbahn stand. Der Fahrer lag über dem riesigen Lenkrad, bewegungslos. Ich sah nur seinen kopflosen Rücken. Wortlos streckte ich meine Hand in seine Richtung. Im gleichen Augenblick richtete sich der Traktorfahrer auf, sah sich um und kletterte von dem Fahrzeug. Bist du verrückt oder blind oder was? Ist Ihnen was passiert? Überholt, wo ich schon lange auf der linken Spur bin. Hast du das Blinken nicht gesehen? Ist an Ihrem Fahrzeug ein Schaden entstanden? Begreifst du denn nicht? Um ein Haar hätte ich mit meinem Traktor deinen Wagen zerquetscht. Zerquetscht wie... Um ein Haar? Was geschieht nicht alles um ein Haar? Ich zeige dich an! Er holte aus und schlug seine Faust in Henrys Gesicht. Henry stolperte zurück. Sein Kopf schlug aufs Blech. Direkt vor mir, wenige Zentimeter entfernt, getrennt nur durch die Windschutzscheibe, lag sein Kopf. Ich sprang aus dem Wagen und fasste Henry an. Holen Sie Wasser! Er war besinnungslos. Als ich seinen Kopf anhob, öffnete er die Augen und sah mich an. Der Bauer kam über den Graben gestiefelt. In der Hand hielt er eine Flasche, halb voll mit rötlicher Limonade. Alles okay. Die Wut des Bauern war verraucht. Sie können weiterfahren. So? Viel hätte nicht gefehlt. Na, gehen Sie schon, gehen Sie endlich. Sie können unbesorgt sein, ich bin Ärztin. Verrückt, sowas. Viel hätte nicht gefehlt. Ich setzte mich ans Steuer. Henry sah mich mit zusammengekniffenen Augen an, sagte aber nichts und stieg ein. Hast du nicht gesehen, dass der Traktor links abbiegt? Ich wollte ihn zuvor noch überholen. Eine Sekunde zu spät beschleunigt. Eine Sekunde. In der habe ich an dich gedacht. An dein Unbehagen, schnell zu fahren. Ich ärgerte mich, ihn überhaupt gefragt zu haben. Und bemühte mich, gut zu fahren. Von der Mühle waren nur noch Mauerreste zu sehen. Ich fotografierte den Dachstuhl, in dem eine kleine Birke wuchs, mit hellen, fast farblosen Blättern. Um sie zu erreichen, musste ich an den Mauerresten emporklettern. Ich bekam einen Schweißausbruch und verwünschte meine Waghalsigkeit. Ich fasste nach der Mauer und tastete mich zurück. Bist du fertig? Langweilst du dich? Es ist erträglich. Morgen fahre ich zu meiner Frau. Die unvermutete Mitteilung nahm mir für Augenblicke den Atem. Was hast du da oben fotografiert? Vor Wut hätte ich laut aufheulen können. Ich fühlte mich gedemütigt, hintergangen. Er hatte mir nichts gesagt. Nie hatte er von einer Frau gesprochen, davon, dass er verheiratet sei. Ich lief in den Wald. Ich wollte ihn nicht haben. Ich hatte nie die Absicht, ihn für mich haben zu wollen. Ich war seit langem fest entschlossen, nie wieder zu heiraten, nie wieder einem Menschen das kleinste Recht über mich einzuräumen. Ich war überzeugt, dass ich niemals meine Distanz zu Menschen aufgeben durfte, um nicht hintergangen zu werden, um mich nicht selbst zu hintergehen. Und nun, seine lapidar vorgebrachte Ausdruck, das unklare Gefühl, wieder betrogen zu sein. Irgendwo hat er eine Frau, auch bei dir. Verhältnis eines verheirateten Mannes. Was hast du? Das übliche, lächerliche, tausendfach durchgespielte, banale Verhältnis. Warum lachst du? Schlag nur zu, dachte ich. Du willst doch schlagen. Du brauchst es doch jetzt. Warum lachst du? Er packte meine Schulter, warf sich auf mich. Wir fielen auf den feuchten Erdboden. Er streifte mein Kleid hoch. Nein. Zerrte an der Hose. Nein. Dann löste sich meine Wut, meine Verzweiflung. Löste oder vermischte sich unentwirrbar mit einer jäh aufbrechenden Lust. Mit Hendrys keuchendem Atem. Mit dem Gefühl endgültiger Einsamkeit. Ende Juni nahm ich meinen Urlaub. Ich fuhr an die See. Mit Henry hatte ich vereinbart, dass wir den Urlaub getrennt verleben. Er war schnell darauf eingegangen, schien sogar erleichtert zu sein. Immer noch solo? Ja, so ziemlich. Ah, ich verstehe. So ziemlich. Am zweiten Wochenende war ich von einem Zahnarzt eingeladen. Ich lernte ihn vor Jahren hier kennen, ihn und seine jetzige Frau Maria. Erzähl was. Erzähl einen Witz oder irgendetwas anderes. Ja, erzähl dir einen Witz. Und erklär ihn ihr anschließend. Maria aß nichts. Sie saß am Tisch, rauchte ihre Zigaretten eine nach der anderen und sah uns zu. Du musst wissen, Maria leidet. Sie ist unverstanden, unterdrückt, kastriert. Sie hat irgendwo gelesen, dass die moderne, selbstbewusste Frau unglücklich zu sein hat, also hat sie Depressionen. Schwein. Och Gott, wie depressiv sie ist. Und der Schuldige an dem ganzen Elend bin ich, der Mann, das Ungeheuer, der Patriarch. Unter ihrem Kopfkissen hat sie ein großes Küchenmesser, um mir die Eier abzuschneiden, falls es meiner maskulinen Perversion gelüsten sollte, sie zu bumsen. Sie wird verrückt. Als Arzt gebe ich ihr höchstens 2 Jahre, als Ehemann bin ich weniger optimistisch. Ich sagte, dass ich mich gern hinlegen würde und stand auf. Habe ich dir schon erzählt, dass sie sich von jedem Kerl bumsen lässt? Ich habe sie einmal erwischt. Ich komme nach Hause und hallo. Ich schob ihn zur Seite und ging in mein Zimmer hoch. Ich fragte mich, wozu ich hergekommen war. Ihre Streitereien kannte ich von den vergangenen Besuchen. Als ich aufwachte, stand Fred vor meinem Bett. Dein so ziemlich ist unten. Ich brauchte Zeit, bis ich begriff, dass Henry gekommen sei. Er hatte mir vorher nichts gesagt. Er wollte mich überraschen. Fred und Maria, sind das Freunde von dir? Kann ich nicht sagen. Ich kenne sie seit ein paar Jahren. Ich kann nicht mal sagen, was das ist, ein Freund. Ich habe Bekannte, gute Bekannte. Ich sehe sie gelegentlich und freue mich dann, aber das ist auch schon alles. Manchmal habe ich ein unbestimmtes Bedürfnis nach sowas wie einem Freund. Einer kleinen, blassen Schulfreundin. Aber das ist selten. Mehr wie die Tränen, die ich widerwillig im Kino weine. Wirklich traurig bin ich da ja nicht. Und damals? Was meinst du? Und damals? In dieser Kleinstadt? Ach, damals war ich, glaube ich, anders. Am Abend erschienen Freunde von Fred, die in der Nähe Urlaub machten. Ich wollte Maria in der Küche helfen und sie bat mich, Gläser abzuwaschen. Hast du es bemerkt? Was? Mein Gesicht. Sieh mich an, sieh dir mein Gesicht an. Ich sehe es, ist alles okay. Maria, du siehst gut aus. Nein, du musst es doch sehen, ich sehe es ja auch. Was soll ich sehen, Maria? Ich weiß es nicht. Sie misstraute mir. Ich wartete. Es ist nur... Ich glaube, ich magere ab. Meine Knochen treten hervor. Sieht das nicht aus wie ein Totenschädel? Sie war verzweifelt. Du... Redest dir was ein? Schon wieder dieser Tonfall. Oh ja. Den ich an mir hasste. Es ist alles in Ordnung. Frau Doktor spricht. Die beruhigende, allwissende Stimme. Eine Art Berufskrankheit. Die Maske unserer Hilflosigkeit. Weißt du, ich kämme mir jeden Morgen ein Büschel Haare aus. Red dir nichts ein. Du machst dich verrückt, das ist völlig normal. Jeder Mensch verliert jeden Tag ein Büschel Haare. Und dein Gesicht ist in Ordnung. Du warst immer blass. untersteht dir, das weißt du. Das sagt Fred auch. Was sagt Fred auch? Dass ich verrückt bin. Hör mal. Du weißt genau, dass ich es nicht so gemeint habe. Warum zum Teufel unterstellst du mir? Warum trennst du dich nicht von Fred? Vielleicht ist das dein Problem. Das geht dich nichts an. Es liegt tiefer, viel tiefer. Irgendwann damals... Ich hatte das Bedürfnis, sie zu berühren und streichelte ihr Gesicht. Sie küsste leicht meine Hand und lehnte sich an meinen Arm. Mir unangemeldet. Hier nicht und nicht in Berlin. Ist es so schlimm gewesen? Nein, es war schön, dass du gekommen bist. Doch, ich will mich nicht überraschen lassen. Ich drängte ihn, nach Berlin zurückzufahren. Ich will nicht überrumpelt werden, auch von dir nicht. Nach dem Urlaub hatte ich einigen Ärger in der Klinik. Ich schrieb sogar meine Kündigung, zog sie aber nach einem Gespräch mit dem Chef zurück. Die Wochenenden verlebe ich meist allein. So habe ich es mit Henry abgemacht. Ich brauche diese 2 Tage für mich, an denen ich die Zeit vertrödeln kann, ohne irgendwelche Rücksichten zu nehmen. Und Henry besucht alle 2-3 Wochen seine Frau und die Kinder. Am ersten Wochenende im August entwickelte ich die angesammelten Filme und machte Vergrößerungen. Mutter hatte mich einmal gefragt, warum ich nur Landschaften aufnehme. Bäume, Steine, zerfallene Häuser, lebloses Holz. Mir war zuvor nicht bewusst, dass ich nie Personen fotografierte. Nur das Fotografieren von Menschen ist ein indiskreter Eingriff in fremdes Leben. Bäume versuchen nicht, ein günstiges Bild von sich zu lügen. Ich mag jene Sekunden in der Dunkelkammer, meinem Badezimmer, wenn auf dem weißlichen Papier im Entwickler langsam das Bild hervorkommt. Das ist für mich ein Moment von Schöpfung, von Erzeugung. Das langsame Werden eines Gebildes, ein Keimen, das ich bewirke, steuere, das ich unterbrechen kann. Anders als bei meinen Kindern, meinen ungeborenen Kindern, da hatte ich nie das Gefühl, beteiligt zu sein. Er tat mir leid, als er ins Krankenhaus kam. Aber das war schließlich kein Grund, ein Kind zu bekommen. Wir gehörten nicht zusammen. 3, 4... Was sollte da ein Kind? Ich fühlte mich von ihm benutzt. Eine austragende Höhle. Die Amme seiner Embryos. Ich hatte kein Kind gewollt. Und er konnte es dennoch in mir entstehen lassen. Ich schlief gern mit ihm. Wir kamen, wie man so sagt, im Bett gut miteinander aus. Nicht der Sex war unsere Schwierigkeit. Wie du später überraschenderweise vermutet hast. Als ich dir sagte, dass wir uns trennen sollten, weil wir nichts miteinander zu tun haben, hast du sofort gefragt, ob ich mit dir als Mann unzufrieden sei. Du hast geglaubt, es läge an deinen abgeschmackten Abenteuern mit Schwesternschülerinnen. Alle unsere Probleme mündeten für dich in den geschlechtlichen Beziehungen. Die Furcht, als Mann zu versagen. Darum besteht deine Angst. Mich taub machte für unsere tatsächlichen Schwierigkeiten. Frauen nehmen den Sex leichter, unangestrengter, natürlicher, weil die Geschlechtszelle auch Arbeitswerkzeug ist. Gebären ist Arbeit. Das verhindert verklärende Sichten wie ängstigende Vorstellungen. Die tropfnassen Bilder klebten übereinander. Ich bin nicht unzufrieden. Es gibt keine unerwarteten Ergebnisse, kein Erstaunen. Der Apparat liefert zuverlässig das Verlangte. Nicht mehr. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, Frau Doktor. Hätten Sie vielleicht noch von den Herztropfen? Ich habe eine Unruhe, verstehen Sie? Ich beruhigte sie und sagte ihr, dass ich gleich zu ihr käme. Sie möge die Tür offen lassen. So eine Unruhe wie vor einem Unglück. Jetzt geht es Ihnen gleich besser. Die vielen Vögel. Ist es Ihnen nicht zu schwer, die alle zu versorgen? Ich habe nur noch meine Vögel. Dann erzählte sie von ihrem Mann und ihrem Sohn, die beide schon tot waren. Die Unruhe habe ich immer, wenn etwas Schlimmes passiert. Frau Ruprecht hatte mir die Geschichte schon einmal erzählt. So ist es gewesen, als mein Sohn verunglückt ist. Aber ich hörte zu, ohne sie zu unterbrechen. Als der Mann gestorben ist und auch bei anderen Unglücken. Sie hielt meine Hand und schloss die Augen. Ich weiß, dass jetzt irgendetwas passiert. Irgendwo in der Welt. Ich glaubte, sie sei eingeschlafen. Ich hatte vorher nicht gewusst, wie sehr einem ein Kind wehtun kann. Am nächsten Morgen klingelte ich bei Frau Ruprecht. Es ging ihr wieder gut, ihre Augen waren klar. Haben Sie es auch im Radio gehört? Von dem Flugzeugunglück in Spanien? Ist es möglich, dass ich deswegen meine Unruhe hatte? Ich weiß es nicht. Kann es mir aber nicht gut vorstellen. Ich sollte öfter mal nach ihr sehen. Ihre Unruhe war sicherlich nur ihre Einsamkeit. Ich bin ein verrücktes altes Weib. Was? Mittags machte ich mich auf den Weg in die Klinik. Während der Fahrt überlegte ich, was ich mit den Bildern anfangen sollte. Sie nach Hause zu schicken, hatte keinen Zweck. Mutter würde jedes Foto aufmerksam durchforschen, um etwas über mich zu erfahren. Sie hoffte immer noch, sich an meinem Leben beteiligen zu können. Weißt du, Vater, geht es nicht gut. Soll ich kommen? Ach, deswegen rufe ich nicht an. Na, wenn es Papa schlecht geht, kann ich jederzeit einen Urlaubstag nehmen. So schlimm ist es auch wieder nicht. Ich wollte nur mal wieder deine Stimme hören. Ich überlegte, ob ich mit Henry zu den Eltern fahren sollte. Aber ich kannte Mutter. Sie würde sich so intensiv um Henry und mich kümmern, dass der Besuch eine einzige Verlegenheit werden würde. Gegen 10 Uhr abends erschien plötzlich Henry. Ich saß im Ärztezimmer der Rettungsstation. Ich komme direkt vom Flughafen. Entschuldige, dass ich die Woche nicht angerufen habe. Im Hotel aus konnte man keine Ferngespräche führen. Und auf der Post sagte man mir, ich müsse mindestens 2 Stunden warten. Henry war eine Woche in Prag gewesen. Eine Dienstreise. Du verstehst, dass ich nicht 2 Stunden lang auf einer Prager Post rumsitzen kann. Ich lag auf der Pritsche. Henry saß neben mir und erzählte. Ich lauschte mehr seiner Stimme als dem, was er sagte. Später rückte er mit dem Stuhl zu mir und knöpfte an meiner Bluse. Lass das bleiben! Warum können wir nicht miteinander schlafen? Geh nach Hause, du kannst hier nicht die ganze Nacht bei mir sitzen. Er blieb hier doch. Es gefiel mir nicht, wenn Henry mir bei der Arbeit zusah. Vor 2 Wochen hatte er eine Nacht im Rettungswagen mitgemacht. In jener Nacht gab es einen größeren Einsatz bei einer Tanzveranstaltung von Jugendlichen. Ein Nasenbeinbruch und 2 gebrochene Finger. Die übrigen Verletzungen waren oberflächlich. Auf was warten die? Die Verletzten waren angetrunken und stierten vor sich hin. Sie wirkten apathisch. Sie kommen her und warten. Die wollen nur saufen, sagte ein Polizist. Saufen und Krawall. Nein, sie warten, dass irgendetwas passiert. Sie hoffen, dass irgendetwas geschieht, irgendetwas. Ihr Leben. Als wir in den Rettungswagen stiegen, fragte der Polizist Henry, sind Sie Arzt? Nein. Ja, er ist mein Mann. Der Polizist nickte und wandte sich an mich. Ihr Mann darf im Rettungswagen nicht mitfahren, das wissen Sie. Wir hatten in der Nacht noch 2 Einsätze zu fahren. Henry kam jedes Mal mit. Ich glaube, er war irgendwie enttäuscht. Wie aufregend ist meine Arbeit nicht. Mitte Oktober fuhr ich nach G. Ich hatte 2 freie Tage, die ich nicht in Berlin verbringen wollte. Kann ich nicht mitkommen? Es wird für mich sowas wie eine Fahrt in die Vergangenheit. Du würdest dich langweilen. Warum ich nach G fahren wollte, kann ich nicht sagen. Ich habe dort meine Kindheit verbracht. Als ich 14 Jahre alt war, zogen meine Eltern um. Seitdem war ich nie wieder in dieser Stadt gewesen. Du, ich würde mich doch freuen, wenn du mitkommst. Fürchtest du die Gespenster der Vergangenheit? Ich fürchte nur, mich 2 Tage lang in einem kleinen Nest zu langweilen. Mit dem ich überhaupt nichts mehr gemein habe. Ich frage mich, wer außer uns noch einen Grund hat, dorthin zu fahren. Wir können ja im Gästebuch des Hotels nachsehen. Und Western, das in allen Zimmern des goldenen Ankers zurückgekehrte Schulfreunde wohnen, die auch für ein paar Tage ihren Erinnerungen nachgehen wollen. Als wir durch Gee fuhren, spürte ich eine aufkeimende Beklommenheit. In der Bäckerei am Markt kaufte ich Kuchen. Ich fragte, ob die Chefin zu sprechen sei. Ach, entschuldigen Sie. Es war eine Verwechslung. Die neue Chefin und ihre Verkäuferin sahen uns nach. Lass das sein. Früher bekamen wir von Frau Wirsing Kuchenränder. Für 10 Pfennig eine riesige Tüte mit Kuchenrändern. Wir haben uns hier jeden Nachmittag vollgestopft. Ich lief durch die Stadt wie mit einer Tarnkappe versehen. Ich sah und erkannte wieder. Und keiner erkannte mich. Vor dem Schreibwarenladen kam uns eine Frau mit einem Kind an der Hand entgegen. Luzi Brehm. Ich wollte sie ansprechen. Gib es auf. Er hatte recht. Er war der Vernünftigere von uns. Luzi. Saß zwei Reihen vor mir. Sie war nicht beliebt in der Klasse. Es gab eigentlich keinen Grund dafür. Irgendetwas störte uns an ihr. Es war ein ungeschriebenes Gesetz der Klasse, sich nicht mit ihr zu befreunden. Ich hätte nie gewagt, dagegen zu verstoßen. Als einzige von uns besaß sie keinen Sportdress. Ja, sie turnte in ihrer rosa Unterhose. Einmal, als sie am Reck hing, zog ihr ein Mädchen blitzschnell diese rosa Höschen aus und Luzi ließ sich vor Schreck und Scham auf die Matte plumpsen. Wir amüsierten uns sehr und auch der Sportlehrer, Herr Ebert. Er lachte. Er hob die Unterhose mit zwei Fingern hoch und hielt sie über Luzis Kopf. Sie versuchte, sie zu erreichen, was ihr ohne aufzustehen nicht möglich war. Und dann ließ er die Hose fallen und Luzi zog sich hastig an. Hör auf. Und vor Herrn Ebert fürchteten wir uns alle. Selbst die Sportskanonen unserer Klasse fürchteten ihn. Sie waren seine Lieblinge und er rächte sich erbarmungslos, wenn sie ihn enttäuschten. Dass seine Ausdrücke uns viel tiefer verletzen sollten als nur in unserem sportlichen Ehrgeiz, begriff ich erst später. Matschpflaumen waren ausschließlich die Mädchen. Und Saftsack galt für die Jungen. Noch Jahre nach der Schule belastete es mich, unsportlich zu sein, eine Matschpflaume. Ich glaube, meine Generation ging in den Turnhallen so nachhaltig auf die Matte, dass es uns immer noch in allen Gliedern steckt. Irgendwie haben uns die Leibesertüchtigungen gründlich lädiert. Gib es endlich auf. Ich bedauerte, mit Henry gefahren zu sein. Eine selbstverschuldete Peinlichkeit lässt sich allein besser überstehen. Mein Klassenzimmer. Komm, weiter. Hier hat uns Herr Gerschke unterrichtet. Deine Stadt ist nicht mehr vorhanden. Im Goldenen Anker bekamen wir noch ein Zimmer für Henry. Ein Zweibettzimmer war nicht frei. Es war erst 9 Uhr. Aber ich wollte schlafen und verabschiedete mich von Henry. Eine Stunde später stand ich wieder auf und besorgte mir vom Portier 3 Flaschen Bier. Katharina? Katharina und ihre Familie war gläubig. Sie war meine beste Freundin. Wir schworen unter Tränen, uns ewig treu zu bleiben, Katharina. Und doch waren wir bereits ein halbes Jahr später die erbittertsten Feindinnen. Wir hatten ein Abkommen getroffen. In dem Sommer, der unserem 14. Geburtstag folgte, würden wir uns zusammen zu einer Antwort entschließen. Ob es einen Gott gibt oder nicht. Außerdem würden wir stets die gleiche Haarfrisur tragen. Vater bat mich eindringlich, alles zu unterlassen, was mit Kirche oder Religion zu tun habe. Er bat mich auch, meine Freundschaft mit Katharina zu überdenken, da er sich große Sorgen um meinen weiteren Lebensweg machte. Ich weigerte mich aber, dich seltener zu treffen. Es wäre mir wie ein Verrat vorgekommen. In der 8. Klasse hattest du dann weniger Zeit für mich. Du hattest dich mit dem Sohn des Kantors angefreundet. etwas Fremdes war zwischen uns getreten. Damals verschwanden Katharinas Brüder nach Westdeutschland. Von mir wohlgesonnenen Lehrern wurde ich darauf hingewiesen, dass unsere Freundschaft für mich nicht nützlich sei. Immer häufiger trennten wir uns im Streit. Schließlich genügte die dumme, hämische Verleumdung einer Mitschülerin, um unsere Freundschaft zu beenden. Ich hätte die hinterhältige Lüge leicht widerlegen können. Tat aber nichts. Eine Mädchenfreundschaft war zerstört, die schon Wochen oder Monate zuvor zerbröckelte. Und allein der unversöhnliche Hass zweier unglücklicher Mädchen wies auf die Spuren einer tödlich verletzten Liebe hin. Ein paar Wochen später kam der Tag, an dem ich mich zum ersten Mal öffentlich gegen dich wandte. Nach dem Unterricht sollten wir alle im Klassenzimmer bleiben. Es handelte sich um unseren Eintritt in den sozialistischen Jugendverband. Du warst die Einzige, die sich weigerte, einen Aufnahmeantrag zu stellen. Deine Weigerung kostete uns Freizeit. Deine Hartnäckigkeit erschien uns aussichtslos und unkameradschaftlich. Ich meldete mich, stand auf und belustigte mich über die christlich-abergläubischen Ansichten einer gewissen Mitschülerin. Die Lehrerin und die Mitschüler lachten. Du wurdest rot, standst auf, kamst zu meiner Bank. Und gab's mir unerwartet eine Ohrfeige. In jenem Sommer zog Katharina mit ihrer Mutter zu den Brüdern nach Westdeutschland. Ich war erleichtert. Und fast mit Stolz erzählte ich meinem Vater, dass Katharina die Republik verraten habe. Auf dich, Katharina. Auf das Mädchen, das ich so rückhaltlos geliebt habe, wie ich nie wieder einen Menschen lieben kann. Das Zimmer wurde unwirtlicher, je länger ich in dem Sessel saß. Als ich zum Bett ging, trat ich mit dem Fuß in etwas Kaltes, Nasses. Das verschüttete Bier auf dem abgetretenen, ausgefransten Läufer. Dass ich zum Waschbecken ging und den Fuß lange unter das laufende, lauwarme Wasser hielt. Die Fahrt nach G erschien mir als ein unbedachter, dummer Einfall. Am Morgen sagte ich zu Henry, dass wir sofort abfahren könnten. Henry? Hm. Woran erinnerst du dich, wenn du an deine Kindheit denkst? Ich denke nie daran. Manchmal überfällt uns unsere eigene Vergangenheit wie ein unerwünschter Schatten. Wir können sie aus unserem späteren Leben nicht raushalten. Ich lasse es nicht zu. Und warum? Weil es zwecklos ist. Weil es uns unfähig macht. Zu leben. Und ich brauche es nicht. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit mir. Das kann ich nicht glauben. Denk von mir, was du willst. Ich bin es gewohnt, dass die Frauen bei mir nach einem tieferen Sinn forschen. Das ist mir gleichgültig. Dann liefen wir an der Elbe entlang. Noch bevor wir unser Auto fanden, war es dunkel. An der Autobahnauffahrt wären wir fast mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Wir waren auf der Gegenspur. Die Scheinwerfer des anderen Wagens sah ich direkt auf mich zukommen. Ich griff ins Steuer, um den Wagen zur Seite zu lenken. Henry schlug mir mit dem Handrücken ins Gesicht. Dann sauste unser Wagen an dem anderen vorbei. Es war mir lieb, dass Henry sich nicht entschuldigte oder Erklärungen abgab. Ich wusste, dass Henry mich nicht unabsichtlich geschlagen hatte. Es war keine mechanische, ihn selbst überraschende Abwehrreaktion gewesen. Nach der Frau schlägt man wie nach einem Hund, beiläufig, nebenher. Die Umarmung kann dem Schlag unmittelbar folgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich würde die Ohrfeige nicht vergessen, sie ihm nicht verzeihen. Aber ich wusste auch, dass ich nicht weiter darüber nachdenken würde. Ich war jetzt 39. Es wäre lächerlich von mir, über einen fast belanglosen Vorfall Erstaunen zu zeigen. Wenn der Regen fällt, werden wir nass. Es läuft alles in seiner gewohnten Ordnung. Alles normal. Kein Anlass für einen Schrei. Nur nicht hysterisch werden. Ich will bleiben, was ich bin. Eine nette, sehr normale Frau. Es ist nichts geschehen. Einen Abgrund, eine Schlucht, einen tiefliegenden Bach. Beim Näherkommen weniger ein Laufen, Schreiten, fast wie eine Kamerafahrt. Zeigt sich, sie ist brüchig, eine Ruine. Zwei Balken über einen grundlosen Boden. Ich oder die Person, die vielleicht ich bin, zögert. Mein Begleiter, sein Gesicht bleibt traumverschwommen. Ein Mann, sicher ein bekannter Freund, hebt die Hände. Wir müssen hinüber. Wir betreten die Brücke. Die ersten 3-4 Schritte begleitet uns noch Brückengelände, das ich umklammere. Dann endet es. Zersplittert, stumpf in die Luft ragend. Abrupter Torso. Mein Begleiter reicht mir die Hand. Er schiebt sich vorwärts, ich streife die Schuhe ab, greife seine Hand. Der linke Fuß ertastet den Boden, den Balken. Seine Hand ist schweißnass. Er soll mich loslassen, denke ich. Jeder für sich. In meiner Hand gekrallt, lässt sie nicht frei. Der Blick in die Tiefe. Ich weiß, wenn ich hinuntersehe, falle ich. Der Balken scheint kein Ende zu haben. Unerwartet eine Bewegung im Hintergrund. 5 Läufer kommen aus dem Wald. Einer hinter dem anderen. Ihre Sporthemden sind mit einem unnennhaften Zeichen versehen. Ich will meinen Begleiter darauf aufmerksam machen. Ich rede, ich schreie, aber ich höre nichts. Ich höre mich nicht drauf. Es erschreckt mich, dass ich die Gesichter der Läufer erkennen kann. Sie haben nicht das zerfließende Wolkengesicht meines Begleiters. Es sind junge, muskulöse Männer mit offenen, strahlenden Gesichtern. 5 die auf die geborstene Brücke zurennen. Sie sollen anhalten, schreie ich ihnen entgegen. Es bleibt still. Stürmen sie uns entgegen, an uns vorüber, auf das andere Ufer zu. Wir stehen starr. Dann verschwinden die Bilder im Nebel oder grau oder nichts. Später der Versuch einer Rekonstruktion, um zu greifen. Um zu begreifen, ein Traum oder ein fernes Erinnern, ein Bild, mir unerreichbar, letztlich unverständlich, dennoch vorhanden, und beruhigend. In dem Namenlosen, Unerklärlichen, das ich auch bin. Schließlich vergeht der Wunsch. Und nur der Schrecken, die ausgestandene Hilflosigkeit bleibt in mir. Unfassbar. Unauslöschlich. In der Umgebung unseres Hauses leben keine Vögel. Als ich am Sonnabend vor Weihnachten aufwachte, dauerte es lange, bis ich begriff, dass es Vögel waren, die den Krach machten. Es kam mir unwirklich vor. Als mir endlich einfiel, dass es Frau Ruprechts Vögel sein mussten, war ich erleichtert. Im gleichen Moment aber dachte ich daran, dass ich sie noch nie so laut und deutlich vernommen hatte. Und vor Schreck war ich hellwach. Ich wusste nicht warum, doch ich hatte das Gefühl, dass etwas geschehen war. Frau Ruprecht? Mit dem Fahrstuhl fuhr ich ins Erdgeschoss. Dann müssen Sie die Verantwortung übernehmen. Im kleinen Flur von Frau Ruprechts Wohnung roch es nach Vogelfutter und Sand. So etwas dürfte nicht erlaubt sein. Der Hausmeister meinte wohl den Gestank. Als wir die Zimmertür öffneten, saß Frau Ruprecht im Sessel und sah uns an. Sie haben mich aufgemacht und da hat die Frau Doktor mich. Frau Ruprecht war tot. Scheiße. Der Geruch im Zimmer war schwer und süßlich. Er strengte mich an. Ich versuchte, Frau Ruprechts Augen zu schließen. Es gelang mir nicht. Die Frau ist seit 3 Tagen tot. In diesem Haus verreckt man und es kümmert keinen. Ich wollte den Vögeln frisches Wasser geben und Futter, aber der Hausmeister ließ es nicht zu. Da darf nichts verändert werden. Am Abend klingelte er bei mir. Können Sie die Vögel vorerst zu sich nehmen? Oder zumindest ein paar davon? Ich verreise leider. Ich verstehe schon. Keiner will die toten Vögel haben. Können Sie sie wenigstens heute Abend versorgen? Er gab mir den Schlüssel. Wo ist jetzt die Leiche von Frau Ruprecht? Wo wird sie schon sein? Es waren 14 Käfige mit 23 Vögeln. 2 Sittiche waren tot. Ich wickelte sie in eine Zeitung. Henry sah ich 2-3 Mal in der Woche. Unser Verhältnis hatte sich sehr normalisiert. Es war erträglich. Und langsam wuchs es in die Gewohnheit. Manchmal sah ich ihn über eine Woche nicht. Ich wollte es so. Da hast du Lust, essen zu gehen. 2 Mal holte ich ihn von der Arbeit ab. Das erste Mal war er überrascht. Ich muss leider nach Dresden fahren. Meine Frau erwartet mich. Warum sagst du mir das erst jetzt? Der älteste Sohn macht Schwierigkeiten in der Schule. Meine Frau ruft ständig an und verlangt, dass ich bei den Kindern erscheine. Nach 10 Minuten streiten wir uns. Immer meldet sie irgendwelche Katastrophen. Wahrscheinlich klappt's nicht mehr mit dem Freund. 2 Tage vor Heiligabend machte ich Weihnachtseinkäufe. Ich suche nicht mehr nach persönlichen Präsenten. Irgendeins tut's auch. Ich bin überzeugt, wenn ein Geschenk für mich wirklich persönlich wäre, ich würde anfangen zu heulen. Zumindest wüsste ich dann, was ich für eine Person bin. Ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich daran interessiert bin, es zu erfahren. Ich lebe mit mir zusammen, ohne viel Fragen zu stellen. Wie jeder normale Mensch habe ich gelegentlich Angst, irgendwann einmal verrückt zu werden. Und ich bin der festen Überzeugung, es ist der sicherste Weg, verrückt zu werden, wenn man erst einmal anfängt zu ergründen, wer man eigentlich ist und mit wem man da zusammenlebt. Prost, Fisch. Heiligabend langweilte ich mich bei den Eltern. Henry verbrachte den Abend bei seiner Familie. Ich lobte den Baum, weil ich wusste, dass Vater den ganzen Tag daran gearbeitet hatte. Wir gaben uns die Geschenke und für einen Moment tat es mir leid, so einfallslos eingekauft zu haben. Frohes Fest! Fein, dass du morgen auch kommst. Ich freue mich auf dich. Du wirst dich wundern. Versprich mir aber bitte nicht, böse zu sein. Was meinst denn du damit? Zum Mittagessen am Weihnachtstag kam Irene, meine Schwester, zusammen mit Hinne. Mutter tat überrascht. Ich spürte aber, dass sie ihn eingeladen hatte. Aber sie hatte es sich wohl ebenso wenig wie jeder andere von uns vorstellen können, dass die beiden hier zusammen erscheinen. Bist du ärgerlich? Wieso? Weil ich mit deiner Schwester zusammen bin. Was habe ich damit zu tun? Ich bin froh, dass du es so vernünftig auffasst. Du bist ein netter Kerl. Ich glaube nicht, dass ich ein netter Kerl bin. Aber mit der Sache habe ich nichts zu schaffen. Das geht nur meine Schwester und dich etwas an. Mutter wurde nie nervös oder laut, wenn ihr etwas über den Kopf wuchs. Sie bekam nur auf den Wangen ihre hektisch roten Gesichtsflecken. Bei Tisch redeten wir viel zu unbefangen, als dass es glaubwürdig war. Nur Vater schien nicht zu bemerken. Denk doch dran, dass Weihnachten ist. Und macht euch nicht gegenseitig das Herz schwer. Bist du auch der Ansicht, dass ich die Hinner weggenommen habe? Nein! Wir sind seit Jahren geschieden. Von mir aus kannst du mit ihm schlafen. Es geht nicht darum, ob ich mit ihm schlafe. Es geht darum, dass wir uns lieben. Ach, ich weiß nicht, worum es dir geht, aber ich kann mir sehr genau vorstellen, worum es hingeht. Warum bist du so widerlich zu mir? Vertragt euch, Kinder. Es ist Weihnachten. Ganz und gar unnötig, ihr das zu sagen. Warum musste ich sie kränken? Was störte mich daran, dass sie mit ihm zusammen war? Als die beiden am Abend zusammen gingen, bemerkte Vater endlich, was los war. Er war fast grau im Gesicht. Wäre er gläubig, er würde meine Schwester gewiss mit einem alttestamentarischen Fluch belegen. Wie siehst du denn aus? Am Sonntag kam Henry. Zu seinem breitkrempigen Hut trug er einen großkarierten braunen Anzug. Wie ein Konferenzier aus einer mittelmäßigen Show. Das ist mein Sonntagsanzug. Und ich hoffe, bei deinen Eltern damit Effekt zu machen. Mutter war selig, dass Henry kam. Sein Erscheinen hielt sie für einen Vertrauensbeweis, ein Pfand unseres ungestörten, liebevollen Verhältnisses. Vater sprach mit Henry über dessen Arbeit. Da Henry ernst und nachdenklich antwortete, war Vater zufrieden. Er misstraut unserer Generation. Er hält sie nicht für verantwortungsbewusst. Er fürchtet, dass sie verspielen wird, was seiner Generation unaufgebbar scheint. Prosit, Neujahr! Henry hatte ein Vermögen für Feuerwerkskörper ausgegeben. Es war merkwürdig, mit welcher Freude er sie auf dem Balkon losließ. Meine Frau hat mir gedroht, dass ich nicht so weiterleben kann. Aber scheiden lassen will sie sich auch nicht. Das ist beunruhigend. Wir lagen nebeneinander und schwiegen. Wir berührten uns sanft und rauchten dabei. Wir hingen unseren Gedanken nach, zufrieden und angefüllt mit ungewissen, beklemmenden Ängsten. Was erwartest du von mir? Ich denke nicht drüber nach. Das ist gut. Ich will dich nicht enttäuschen. Aber ich will auch nicht mehr enttäuscht werden. Die nächsten Monate vergingen und das war eigentlich schon alles, was passierte. Im Februar wurde ich 40. Mutter kam am Nachmittag zu Besuch. Sie saß den halben Tag auf der Bahn, nur um 2 Stunden mit mir zusammen zu sein. Und? Was hat dir Henry geschenkt? Er weiß nicht, dass ich Geburtstag habe. Aber? Sei ganz beruhigt. Ich bin noch mit ihm zusammen. Weißt du schon, dass Irene und Tina sich im Sommer verloben wollen? Wenn bis dahin Irenes Scheidung... Deine Verlobung erschien mir lächerlich, aber auch das interessierte mich nicht. Was meinst du, was soll ich nach Vaters Tod machen? Ich glaube, sie wollte mir zu verstehen geben, dass sie gern zu mir ziehen würde. Ich sagte nichts. Ach, es ist eine Sünde, darüber zu reden. Vater lebt schließlich noch. Am Abend brachte ich sie zum Bahnhof. Vom Bahnsteig aus sah ich zu, wie sie, eine traurige alte Frau, hinter der verschmutzten Scheibe saß und mit einem Lächeln um mein Vertrauen bat. Im März wurde die Sommerzeit eingeführt. Im Herbst würde man die Uhren wieder umstellen. Gelegentlich besuchte ich Freunde, was ich aber hinterher meistens bereute. Ich interessiere mich nicht mehr für die Probleme anderer. Ich habe eigene Probleme, die auch nicht zu lösen sind. Alle haben irgendwelche Probleme, die nicht zu lösen sind. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, Frau Doktor. Ich glaube, es interessiert Sie. Herr Sommer ist gestorben. Henry war erschlagen worden. Kann ich Ihnen helfen, Kindchen? Nein, danke. Die Nachricht von Henrys Tod kam für mich nicht überraschend. Henry starb unerwartet, plötzlich, aus heiterem Himmel. Es war schrecklich, aber nicht überraschend. Der Hut steht Ihnen mehr zu als mir. Herr Krämer, ein Kollege von Henry, den ich einmal gesehen hatte, suchte mich auf. Er brachte mir Henrys breitkrempigen Filz. Wir waren in einer Kneipe, um ein Bier zu trinken. Ein paar Jugendliche spotteten über Henrys Hut. Einer der Jungen griff nach dem Hut. Es entstand eine Rangelei. Henry bot dem Jungen Prügel an, sie gingen hinaus. Zuvor gab er mir noch seinen Hut. Er war früher Boxer. Wussten Sie das? Ich wusste es nicht. Draußen tänzelte Henry professionell und die Jungen lachten über ihn. Er machte ein paar Schläge in die Luft, als ob er sich warm machen wollte. Dann schlug der Junge zu. Henry fiel steif wie ein Stock nach hinten. Der Junge musste einen Schlagring benutzt haben. Ich hielt Henry für ohnmächtig. In Wirklichkeit war er bereits tot. Ein Junge sagte zu Herrn Krämer, er solle die Schnauze halten, sonst sei er dran. Am nächsten Morgen holte ihn die Polizei aus dem Betrieb ab. Sie hatten alle Jugendlichen auf dem Revier und er wurde ihnen gegenübergestellt. Der Junge, der Henry niedergeschlagen hatte, heulte. Er war 17. Ich mache mir jetzt Vorwürfe. Aber glauben Sie, es war seine Schuld. Das ist alles sehr schnell abgelaufen. Henry hat gelächelt, als es sich mit dem Jungen prügeln wollte und ist gelangweilt hinausgegangen. Ich habe nicht geglaubt, dass er sich wirklich prügeln wollte. Ich konnte nichts tun. Ich verstehe. Es ist ein großes Unglück. Auch für mich ist es ein großes Unglück. Ja. Wir haben beide einen Freund verloren. Nachdem Herr Krämer gegangen war, wollte ich den Hut nicht für eine Sekunde länger bei mir behalten. Ich wusste nicht, wie lange ich die Kraft aufbrächte, ihn wegzuwerfen. Ich kann meine kleine Wohnung nicht auch noch mit alten Hüten anfüllen. Noch am Morgen der Beerdigung war ich unschlüssig, ob ich hingehen sollte. Atavistische Totenkulte. Woher rührt das Interesse, beim Verbuddeln, Verbrennen dabei sein zu wollen, zu müssen? Der, den man liebte, ist es nicht. Ich hatte gehofft, Henry würde in Dresden beerdigt werden. Dresden ist weit. Die Entscheidung, nicht hinzugehen, wäre mir leicht gefallen. Gehören Sie zu der Feierlichkeit, Henry Sommer? Beginnt gleich. Als ich Henrys Frau die Hand gab, spürte ich die Erde. Wir sahen uns an. Ihre Augen waren regungslos, ein Blick voll Trauer und Hass. Eine unschöne, verbitterte Frau, die fortgesetzt ihr Leben befragte, um den Schuldigen für so viel Banalität und verblichene Hoffnungen zu finden. Sie wird dich schlagen, sagte ich mir. Sie wird dich am offenen Grab ihres Mannes ohrfeigen. Der Gedanke belustigte mich. Mit einer schnellen Bewegung entzog ich ihr die Hand und ging an den Kindern vorbei. Jetzt, ein halbes Jahr nach Henrys Beerdigung, habe ich mich eingerichtet, wieder allein zu leben. Es geht mir gut. Oder doch zufriedenstellend. Ich vermisse nichts. In 4 oder 5 Jahren werde ich Oberarzt. An freien Nachmittagen fahre ich manchmal aus der Stadt raus. Aber ich habe das Gefühl, alles schon fotografiert zu haben. Vielleicht beunruhigen mich auch die mit meinen Fotos überfüllten Schränke. Ab und zu spiele ich mit dem Gedanken, ein Kind zu haben. Früher wollte ich selbst ein Kind zur Welt bringen, schreckte aber schließlich immer davor zurück. Jetzt überfällt mich gelegentlich der Wunsch, ein elternloses Mädchen anzunehmen. Ich stelle mir vor, wie sich mein Leben verändern würde. Und ich bin überzeugt, ich würde sehr glücklich sein. Dahinter steckt gewiss die Sehnsucht, sich einem anderen Menschen restlos hinzugeben. Meine verloren gegangene Fähigkeit, einen anderen bedingungslos zu lieben. Es ist die Sehnsucht nach Katharina. Nach der Kinderliebe. Nach einer Freundschaft, zu der nur Kinder fähig sind. Ich vermisse Katharina sehr. Ich wusste damals nicht, dass ich nie wieder einen Menschen so vorbehaltlos lieben würde. Dieser Verlust schmerzt mich. Keine der späteren Trennungen von Hinna, von den Männern nach ihm, auch nicht die von Henry, haben mich wirklich umgeworfen. Wahrscheinlich war mein Verhältnis zu ihnen von dem Wissen geprägt, sie eines Tages zu verlieren oder doch verlieren zu können. Diese Vernunft macht mich unabhängig und einsam. Ich bin auf alles eingerichtet. Ich bin gegen alles gewappnet. Mich wird nichts mehr verletzen. Ich bin unverletzlich geworden. Ich habe in Drachenblut gebadet. Und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo schutzlos. Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus. In meiner unverletzbaren Hülle werde ich krepieren an Sehnsucht nach Katharina. Sie hörten Drachenblut oder Der fremde Freund von Christoph Hein. Hörspielbearbeitung Götz Fritsch. Die Personen und ihre Sprecher waren sie, Cornelia Lippert, er, Hilmar Tate, Küster, Georg Helge, Frau Luban, Brigitte Krause, Mutter, Gudrun Ritter, Bauer, Horst Lampe, Fried, Gerd Krasse, Maria, Ulrike Krumbiegel, Frau Rupprecht, Lotte Löbinger, Hausmeister, Armin Mühlstedt, Schwester, Bärbel Röhl, Hinne, Viktor Deiß, Herr Krämer, Rainer Heise. Musik Peter Zwetkow, Regie Götz Fritsch. Sie hörten eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit DS Kultur und dem Südwestfunk aus dem Jahre 1993.